Hoffnung. Holde, gütig, geschäftige, die du das Haus der Trauer denn nicht verschmähst und gerne dienen zwischen den Sterblichen waltest. Wo bist du? Wo bist du? Wenig lebt ich, doch atmet kalt mein Abendschwung. Schlummert das Schauder der